Inzwischen, wie ich das jetzt so sehe, macht er den Eindruck auf mich, dass er ein Vollblutmusiker ist. Meine eigenen Enkel finden andere Sänger besser als mich. So ist die Jugend nun mal. Seit 95 ist es gar keine Frage. Der Mann ist in einer Topform, die er bis dahin irgendwie hält. Und es ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis, den Mann live zu sehen. Yeah, it gets back to thinking again, you know. My stuff is more has to do more with feeling than thinking. When I get to thinking, I usually I'm usually in some kind of trouble. Auf jeden Fall ist das legitim, wobei man jetzt einen Unterschied machen sollte, ob man diese wissenschaftliche Bearbeitung quasi so anlegt, dass man sagt, es ist ein soziales Phänomen und gehört insofern in den Bereich der Soziologie, dass man so sagt, ja, warum gibt es das überhaupt, auf welche gesellschaftlichen Zustände spricht das an, etc. pp. Aber ich glaube, gerade jetzt auf den Fall Bob Dylan bezogen, ist es so, dass man sagen kann, ja, die können auch als Kunstwerk wissenschaftlich untersucht werden. Das heißt, es ist so viel Substanz drin, ästhetisch, dass das rechtfertigt. Ich bin mir sicher, dass es hinter allem einen großen göttlichen Sinn gibt.